Simon, ich muss irgendwie cool sein. Ich sollte anfangen, Alkohol zu trinken, zu rauchen und Party zu machen. Je früher ich damit anfange, desto besser kann ich meinen Körper auch einstellen. Yeah. erlebt oder gefiel es mir, ja. Ich will euch tanzen sehen. Ich da. Thank you.